Beat kommt aus dem Handy, sitz im Zimmer, lass Gedanken schweifen, das sind kranke Zeiten, zieh am Tisch und lass den Dampf entweichen, bin vom Kampf gezeichnet, doch kein Ruhen in mir drin, was alles wert war, für mich unentbehrbar, Frieden in mir, draußen gibt's schon zu viel Ärger, steh auf und lauf auf und ab, der Beat versetzt mich wie in Trance, ich drifte weg und komm zurück, das Leben spielt hier schon verrückt, guck kaum einer nicht kopfgefickt, zu viel ohne Job und Glück, nur der Glaube an Gott, der Stütz ist es tragisch, doch manchmal frage ich mich, klage ich nicht viel zu viel, sie so viele sind nie zufrieden und schieben unnötig Krisen, vieles, was man erst zu schätzen weiß, wenn's nicht mehr da ist, doch auch wenn es klar ist, handelt man doch trotzdem oft zu fahrlässig, ist es wahr, dass ich manches Mal Verachtung in mir trag, für Menschen ohne Feingefühl und Dummheit reichend über alle Grenzen, trag im Herzen meine Liebe für Familie und mein Land, Braveheart-Mentalität, Herz eines Elefanten. Blind, lauf durch Gedankengänge. Blind, blind, lauf durch Gedankengänge. Blind, blind, lauf durch Gedankengänge. Zu viel im Kopf und ich spuck die Scheiße auf das Blatt. Blind, blind, lauf durch Gedankengänge. Blind, blind, lauf durch Gedankengänge. Blind, blind, lauf durch Gedankengänge. Schmerz und Leid, so viel Trauer, der ich hier begegne. Der Beat wird unterbrochen, denn das Handy klingelt, drück auf lautlos, warte ab, ich halt den Atem, man nimm mir ein Hisch und zünd das Harte an, ich hab so viele Fragen, kann so vieles nicht verstehen, hab Hass auf das System, ich seh so viele quälen sich mit ihrem Elend, sah sie stehen mit Tränen, eine alte Oma, heute im Zentrum aufgelöst, erzählte sie, die Rente reicht nicht für die Rechnung, keiner, der sich um mich kümmert, keiner, der mich respektiert, was ich führe, ist kein Leben, es ist dahin vegetieren, traurig, dass hier alte Menschen nicht mehr Anerkennung kriegen und oft abgeschieden, nur am Rand unserer Gesellschaft leben, nehme ihre Tüten und begleite sie dann zu der U-Bahn, plaudere noch ein wenig mit ihr, bis irgendwann dann ihr Zug kam, trinke einen Schluck und schweife wieder ab mit meinen Gedanken, mein ich kann den Job nicht ewig weitermachen, was wird dann wohl, wovon werde ich leben, werde ich auch so enden wie die Frau, alleine alt und grau und ohne Geld, das weiß man nie genau. Blind, blind, lauf durch Gedankengänge. Blind, blind, lauf durch Gedankengänge. Blind, blind, lauf durch Gedankengänge. Zu viel im Kopf und ich spuck die Scheiße auf das Blatt. Blind, blind, lauf durch Gedankengänge. Blind, blind, lauf durch Gedankengänge. Blind, blind, lauf durch Gedankengänge. Schmerz und Leid, so viel Trauer, der ich hier begegne. Der Tarek schreibt mir, lass uns alle Mann zusammenlegen, Spenden für Somalia, ich schreibe, klar, du kannst drauf zählen, denke an das harte Elend, seh die Bilder vor meinen Augen, Kinder halb verhungert, nur aus Haut und Knochen, das ist traurig, werf mir vor, nicht selber dran gedacht zu haben, sieht mir mal alles blande, denk an so viel Scheiße, aber nicht an das Entscheidende, im Geist geblendet, muss mich mehr besinnen, auf das wahre Auferwachen, aus der Starre, Mike, den Dreck, ich brauch das Klare, oft verloren in Dunkelheit und nix, denn ich bin ohne Licht und es sticht innerlich so sehr, dass ich Licht nichts mehr anderes spür, bemühe mich zu verdrängen und denk, muss kämpfen, denn sonst geh ich unter, seh nicht hinter, sondern nur nach vorne, denk nicht an die Wunde, einiges lief schief, doch ich muss jetzt das Beste daraus machen, war so voller Leere in meinem Loch, ich muss es daraus schaffen, mich aufraffen, darf nicht den Verstand verlieren, hab Angst in mir, doch Hoffnung spricht zu mir, sie baut mich auf und sagt, das Ganze wird. Blind, blind, lauf durch Gedankengänge. Blind, blind, lauf durch Gedankengänge. Blind, blind, lauf durch Gedankengänge. Zu viel im Kopf.